Hi und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin es definitiv. War mit ein paar Freunden weg, wir hatten ein Haus gemietet und es war einfach geil, mal richtig abschalten zu können. Und Internet hatten wir auch kaum. Der Empfang war ziemlich grottig. Das hat dann doch echt gut getan, mal ein paar Tage einfach so abgeschirmt zu sein und mal einfach so abschalten zu können. Ja gut, worum geht's heute? Heute geht es um meine Ziele für 2018. Und ja, die habe ich so ein bisschen aufgeteilt in einen persönlichen Part, in einen Business-Part und in sportliche Ziele. Da ich ja Calisthenics mache, mit so ein bisschen Gewichts, also Weighted Calisthenics oder wie auch immer man das nennen möchte. Da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Ich habe hier gerade auch mal meinen Masterplan 2017, so habe ich das Teil vor genau einem Jahr genannt, rausgeholt. Da habe ich auch viele der Punkte hinbekommen im Jahr 2017, so wie ich sie mir hier aufgeschrieben habe. Manche haben nicht funktioniert, so wie ich es mir überlegt hatte ursprünglich. Und andere sind auch komplett anders, haben sich anders entwickelt. Ich möchte jetzt aber nicht auf die Details eingehen. Das mache ich jetzt nämlich erst bei der Jahresplanung oder den Zielen für 2018. Mit Zielen ist es ja immer so eine Sache. Man sollte natürlich Ziele haben. Das Problem ist nur natürlich mit Zielen auf der anderen Seite, dass man, wenn man immer nur diesen Zielen hinterherjagt, eigentlich nie ankommt. Und dabei ist ja eigentlich der Weg dahin, das ist ja so das Leben und auch der Fortschritt, den man so erzielt zu diesen Zielen, weil man ja sonst echt nur hinterherheizt und nie so wirklich das Gefühl hat, mal anzukommen und etwas genießen zu können. Trotzdem setze ich mir natürlich Ziele. Im persönlichen Bereich habe ich mir festgelegt, genau 1% meines Einkommens zu spenden. Das habe ich so im Behind-the-Scenes-Podcast aufgefasst. Da hat ja der Lukas und der Hannes haben da auch erzählt, dass sie spenden wollen. Und ich kenne das auch von meiner Oma eigentlich, dass sie viel gespendet hat, beziehungsweise auch von meinem Opa und von meiner Mutter auch. Bis jetzt hatte ich noch nicht so die Berührung, dass ich selbst gemacht habe und möchte jetzt einfach mal die Erfahrung machen, denn im Behind-the-Scenes-Podcast erwähnt wurde, wenn man das jetzt nicht mit welchem Betrag man auch immer verdient nicht kann, dann kann man es auch nicht mit einer oder was weiß ich, wie viel Geld man dann verdient. Deshalb sollte man natürlich dann mit früh anfangen. Und das habe ich mir so als Ziel für dieses Jahr genommen, dass ich dann 1% meines Einkommens spende. Dann möchte ich natürlich weiter wachsen. Also das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das kann man eigentlich auch jedes Jahr reinschreiben, weil das ja dieser Prozess ist, den man eigentlich ein ganzes Leben durchläuft und immer wieder verschiedene Stellschrauben, ja, an denen arbeitet, an denen dreht, um sich dann einfach weiterzuentwickeln und eine bessere Version von einem selbst zu werden. Dann möchte ich natürlich dieses Jahr auch wieder einige Reisen unternehmen. Also letztes Jahr war ich ja in Bergen, also in Holland am Meer, das war ganz schön. Dann davor war ich noch in Kopenhagen. Dann war ich in Leipzig und Halle. Dann in Mailand, war schon wieder falsch, mir egal. Dann war ich in Prag und da war ich nochmal gegen Ende des Jahres noch mit Freunden jetzt weg. Genau, und das habe ich mir für nächstes Jahr auch wieder vorgenommen, also ein paar Reisen zu machen. Die erste ist auch schon geplant, das ist Porto in Portugal. Da geht's im Februar hin, Ende Februar für, ich glaube, 5 Tage waren das. Und ist auch schon alles gebucht, wird bestimmt ziemlich cool. Da möchte ich natürlich auch noch mein Netzwerk weiter ausbauen, beziehungsweise einfach neue Leute kennenlernen, coole Leute, mit denen man sich gut unterhalten kann, mit denen man einfach gute Diskussionen führen kann, mit denen es einfach Spaß macht. Ja, einfach sich zu unterhalten oder irgendwas zu unternehmen. Ja, dafür will ich dann auch mal auf Events gehen und da auch neue Leute kennenlernen. Das ist ja auch ganz gut. Also so Startup-Events oder sowas bei mir in der Nähe. Da habe ich jetzt auch schon, also ein guter Freund von mir hat auch schon gefragt, ob ich so Events kenne. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne da eins, da war ich jetzt aber noch nicht. Und ja, dann gehen wir da wahrscheinlich mal zusammen hin. Wird bestimmt auf jeden Fall mal cool, weil war ich noch nicht auf Events und habe nur Inhalte hier online konsumiert und aus dem Event wäre natürlich mal was ganz anderes. Und als persönliches Ziel habe ich jetzt auch noch den Podcast, weil das ja eher ein Hobby ist. Also es ist ein Hobby momentan. Ich verdiene ja kein Geld damit. Und da habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt, 1000 Aufrufe pro Folge hinzubekommen im Schnitt. Und ist ein hohes Ziel, aber man muss ja auch hohe Ziele haben, sonst macht es dann halb so viel Spaß. So, dann habe ich natürlich noch meine Business-Ziele, die sind natürlich auch ziemlich wichtig. Und da ist das Ziel natürlich, das Unternehmen zu gründen für Amazon FBA. Das hat letztes Jahr leider nicht geklappt und sich auch alles ein bisschen hingezogen. Auf die Details gehe ich jetzt hier nicht ein, aber das steht auf jeden Fall auf der Agenda für 2018. Obwohl ich teilweise auch schon ein bisschen zweifle, ob es noch das richtige Geschäftsmodell für mich ist. Aber Das kommt wahrscheinlich auch durch die Verzögerung. Ich will es natürlich ausprobieren, weil ich auch erst danach sagen kann, ob es das Richtige für mich ist oder nicht. Deshalb steht es auch noch hier als Ziel drauf und will es natürlich auch umsetzen. Ganz wichtig, umsetzen macht Umsatz. Dazu sollen dann natürlich auch noch weitere Einkommensströme kommen, die ich generieren möchte. Das wird dann wahrscheinlich größtenteils durch Investments laufen. Und diese Einkommensströme, die, ja, wenn man jetzt in Aktien oder was weiß ich was, P2P-Kredite investiert, die man natürlich nicht raus, dann hat man, sonst hat man keinen Zinseszinseffekt. Aber man sieht natürlich dann trotzdem, wie sein Kapital wächst und macht einfach Spaß, dann zuzugucken, wenn man einmal im Jahr reinguckt, obwohl, ja, meistens öfters, aber wenn man dann einmal im Jahr dann so die Rendite misst und dann sieht, ist hier was dazugekommen. Mein Ziel dabei ist auch langfristig eine, ja, Rendite von so knappen 10% am Ende des Jahres immer so zu bekommen, beziehungsweise so zu halten. Dieses Jahr war es ein bisschen niedriger, bei 9,25%. Da werden natürlich die ganzen Krypto-Leute ein bisschen lachen, wenn sie da irgendwie 100 oder irgendwie 1000% Rendite erwirtschaftet haben. Aber ich habe ja das meiste, was ich investiert habe, auch relativ spät erst investiert dieses Jahr. Ich glaube, es so ab November. Und ja, habe schon, mein Sparplan läuft zwar seit Anfang des Jahres, aber da ist ja natürlich dann auch noch nicht so viel zusammengekommen. Das dauert ja. Ein weiteres langfristiges Ziel von mir ist die finanzielle Freiheit. Da habe ich mir jetzt mal so ein Ziel von in 3 Jahren aufgeschrieben, oder bis zu 3 Jahre. Ist ambitioniert, aber ich meine, Johannes Brenner und die ganzen anderen Amazon FBAs, die erfolgreichen, die haben es jetzt so in 2 Jahren geschafft. Und ja, deshalb denke ich mal, dass es möglich ist. Und genau, hat mir dann den Rahmen gesetzt. Und dann hat ja der Gary Vee, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr auch schon wieder zur Challenge aufgerufen hat, aber letztes Jahr war es ja so, dass er diese 20.170-Euro-Challenge aufgestellt hat, die mich natürlich weit knacken, also weit drüber kommen, habe ich mir mal für dieses Jahr als Challenge gestellt, für 2018. Das war es dann auch schon mit den Business-Zielen. Dann gibt es natürlich noch die sportlichen Ziele. Wie gesagt, ich mache Calisthenics-Training. Das sind diese Street-Workout-Sachen, die man so kennt. Mein Ziel für 2017 war da in dem Bereich den Muscle-Up hinzubekommen. Also den Klimmzug, wo man sich dann über die Stange katapultiert und dann, also mit der Brust und dann hochdrückt, also so einen Dip macht. Genau, habe ich auch hinbekommen. Ohne, also mit so Gummibändern als Hilfe schaffe ich deutlich mehr, aber ohne schaffe ich 3 Stück hintereinander im ersten Satz. Und ja, ist natürlich noch ausbaufähig, definitiv, aber ich habe es schon mal hinbekommen, dass ich das ohne Gummiband hinbekomme. Für 2018 sind jetzt aber die Ziele, einmal den Handstand hinzubekommen. Den habe ich dieses Jahr auch schon, dieses Jahr, letztes Jahr, 2017, auch schon ja, geübt. Habe es immer mit mir draußen im Hof gemacht. Hat auch gut funktioniert, bis dann irgendwann zu kalt und, was heißt zu kalt, aber auf jeden Fall zu nass wurde. Macht dann immer keinen Spaß. Im Fitnessstudio bei mir ist das dann nicht so wirklich gut machbar, weil da überall Geräte stehen und klingt zwar wie eine Ausrede, aber da ist echt nicht wirklich, nicht so der Platz. Hängen irgendwelche Spiegel oder hat irgendwie nur so ganz wenig Wand und kippt dann halb, wenn man umkippt, ins Gerät oder sowas. Muss nicht sein, deshalb, ja, muss ich da wohl warten, bis es wieder ein bisschen wärmer wird oder nicht mehr so feucht ist. Und dann mache ich das, übe ich den weiter, dass ich den frei hinbekomme. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Dann den Frontlever, den möchte ich hinbekommen. Das ist, ja gut, wie soll man das jetzt erklären, wenn man es nicht sieht, wenn man parallel mit dem Körper zur Stange hängt und wie so ein Brett und nur die Arme gerade durchgestreckt, mit denen sich an der Stange festhält. Ja, ich glaube, ich hoffe, man kann das sich bildlich irgendwie vorstellen. Und dann habe ich noch die Planche. Ich habe es mal ohne Beine hingeschrieben, wird ein bisschen schwer. Dann bräuchte ich wahrscheinlich auch noch Griffe, weil ohne Griffe es noch schwerer ist. Das ist auch wieder, wenn man ja auch wieder wie ein Brett gerade ist, Körperspannung hat und dann mit den Armen sich so ja, auf dem Boden oder meistens halt mit Griffen auf dem Boden auch durchgestreckten Arm festhält und dann so ein bisschen nach vorne lehnt, weil sonst ist es natürlich nicht möglich. Und die Beine sind auch und die Füße in der Luft. Sieht ziemlich cool aus und so eine Planche auf dem Boden ist natürlich jetzt nicht so schwer. Die kann ich natürlich auch halten. Irgendwann ist es natürlich ein bisschen anstrengend dann, aber in der Luft ist dann nochmal was ganz anderes. Das wäre auch schon cool. Und da möchte ich natürlich auch insgesamt einfach stärker werden und so ein bisschen mehr Masse aufbauen und den Muscle-Up einfach besser hinbekommen. Genau, so das sind eigentlich alle meine Ziele, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Und ja, schreibt mir doch mal, was eure Ziele sind. Und ja, das war's mal wieder mit dieser Folge vom Entdecker Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.